Hallo, liebe Königinnen. Diesmal geht es mal ausnahmsweise nicht um Kind oder die Königinnen selber, sondern den eigentlichen König oder Prinz und die Beziehung zwischen diesen beiden. Wenn man so im Alltagstrott steckt, ist es irgendwie schwierig, die Freude und die Liebe für den Partner aufrecht bzw. frisch zu behalten, wie sie früher war, als man noch frisch zusammen war. Man sieht am anderen mit der Zeit nur noch den, der einem die Schuhe in den Weg stellt oder nicht hilft oder nicht rechtzeitig das macht oder das macht oder einfach andere Vorstellungen hat von diversen Sachen im Alltag. Und die leichte Ärgerpegel steigt und steigt über Tage und Wochen. So jedenfalls geht es mir manchmal. Ich habe gemerkt, wie wichtig das ist, dass man zwischendurch einfach mal versucht, sich so eine 24-Stunden-Pause-Fenster einzurichten. Einfach füreinander. Einfach irgendetwas machen. Es ist gleich was. Es kann sein, einfach den ganzen Tag im Bett hocken, in einem Hotelzimmer. Es kann sein, lang wandern. Es kann sein, etwas Planloses machen, weil man mit Kindern ja immer so planen muss. Oder einfach am Morgen früh mal schon ein Glas Prosecco trinken. Das dürfen wir auch nicht mehr als vernünftiges Mami. Oder einfach irgendetwas, wo man Lust dazu hat. Miteinander. So, dass man den Menschen wieder anschauen kann, als der, wo man sich eigentlich drin verliebt hat. Wieder einfach nur den Menschen sieht, nicht das Ganze rundherum, nicht den Alltag, die ganzen Strukturen und das organisatorische Desaster, das einen belastet und vor allem die Beziehung, sondern einfach nur den Menschen. Der mit dem schönen Lächeln, vielleicht mit den schönen Händen, der, der einem nicht anschaut zwischendurch, mit dem, wo man gerne viel schwätzt oder einfach auch mal gerne zusammenschwiegt. Ich vergesse es immer wieder. Mein Mann ist zum Glück da viel besser drin. Dass eigentlich Beziehung die Basis von dem Ganzen ist. Ohne Beziehung gibt es die ganze Familie- und Kindergeschichte nicht. Und Beziehung ist das Fundament und muss es auch bleiben. Es ist so gefährlich, dass sich das Ganze verschiebt auf Familie oder Kinder und die plötzlich das Zentrum werden und alles bestimmen. Die Basis und das Fundament vom Haus, das muss stehen und das ist wichtig. Gönnt euch eine Pause. Ein Babysitter lässt sich meistens irgendwo finden. Es tut euch gut. Geniesst es mit eurem König.